Alle, die von Freibier träumen, sollen's feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern. Freibier, Freibier ist das Einzige, was zählt. Kellergeister. Don und Kalle gingen zum Freibier-Freitag in die Diskothek Disco, deren Betreiber vor der Eröffnung zu viel Geld für Equipment, Umbau und Koks ausgegeben hatten, um sich einen guten Namen zu leisten. »Müssen wir?« fragte Don. »Ja, wir müssen«, antwortete Kalle. »Müssen wir wirklich?« »Ja, wir müssen wirklich.« »Ich will aber nicht.« »Das macht nichts.« »Ausgerechnet zum Freibier-Freitag?« »Warum nicht? Freibier ist nur ein anderes Wort für Glück. Wenn wir genug trinken, ist das Bier günstiger als im Supermarkt und die Schlägereien sind unterhaltsamer als ein Splatterfilm.« »Aber die Musik ist ätzend und ich will meine Körperteile noch länger behalten.« »Wir können uns einfach an eine Theke stellen, uns gepflegt betrinken und ich versuche ausnahmsweise nicht zu pöbeln, auch wenn es mir schwerfällt.« »Na gut. Zum Glück arbeitet Anna heute im Disco. Wir stellen uns zu ihr in die Theke, weichen nicht vom Platz und verhalten uns unauffällig. Übrigens, ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich kann nicht mehr. Meine Füße schmerzen. Mein Herz. Ich brauche einen Arzt. Wann sind wir endlich da? Ist es noch weit?« »Ich sehe, du kannst es kaum noch erwarten.« Das Disco war die größte Diskothek Mittelsachsens, eine ausgediente Fabrik, die in eine gigantische Spaßmaschine umgebaut worden war. Jedes Wochenende wurden mehrere tausend Jugendliche durch die Maschine geschleust. Eingang, trinken, tanzen, pöbeln, küssen, pinkeln, kotzen, Ausgang. Jeder Freitag war Freibierfreitag. Bier war kostenlos bei 10 Mark Eintritt, überfüllte Theken inklusive. Nach jahrelanger Ausschüttung jeder erdenklichen Körperflüssigkeit hatte der Fußboden die Konsistenz einer klebrigen, noppigen, schwarzen Masse angenommen. Mitarbeiter tranken Getränke ausschließlich aus Flaschen, die sie selbst geöffnet hatten. Biergläser wurden einfach in die Ecke geschmissen. Kalle und Don passierten den Eingang. Kalle wurde wegen vermuteten Waffenbesitzes von den Türstehern abgetastet, Don wegen vermuteten Drogenbesitzes. Sie durchsuchten die ganze Disco, bis sie Anna an der Theke unter dem DJ-Häuschen fanden. Sie trug ein rotes Kleid, ihre Haare waren gelb gefärbt. Sie hatte gerade noch Zeit für ein kurzes Gespräch. »Ich will heute nicht arbeiten, der Freibierfreitag ist wirklich die Hölle.« Kalle freute sich säckisch. »Schön, ich wollte mir schon immer mal die Hölle anschauen.« »Denkt jetzt nicht, dass es kein Niveau gibt, das nicht unterschritten werden kann. Letzte Woche hatten wir Mitarbeiterversammlung und ein Betriebsratsmitglied von Paradise Island in Dortmund war dabei und erzählte, wie es dort abläuft. In Paradise Island ist jeder Öffnungstag ein Freibiertag und deshalb wird der Laden noch Assi-Park genannt. Wenn Betrunkene bei der Taxizentrale anrufen und einmal Assi-Park stammeln, weiß jeder Taxifahrer sofort, was ansteht.« Kalle unterbrach. »Je später der Abend, desto voller die Gäste.« Und trank. Anna fuhr fort. Im Assi-Park war auch Mitarbeiterversammlung und beim Top-6-Punkt Sonstiges durfte jeder Mitarbeiter erzählen, was ihn bedrückt. Ein Mädchen meldete sich, um zu erzählen, dass es in der Garderobe immer so eklig sei. Sobald der Laden richtig voll ist, schwitzen die Besucher so stark, dass der Schweiß in der Garderobe von der Decke tropft und das regelrecht in den Augen brennt. Daraufhin meldete sich der nächste Mitarbeiter und klärte sie auf. »Weißt du, das ist gar kein Schweiß. Über der Garderobe ist nämlich eine Tanzfläche mit einer sehr dunklen Ecke. Dort pissen die Gäste hin und der Urin rinnt durch.« »Und brennt in ihren Augen. Die Arme«, sagte Don mit gespieltem Mitleid. »Warum arbeitest du eigentlich freiwillig in diesem Moloch?«, fragte Kalle. »Mein Vater hat mich rausgeschmissen, als er hörte, dass ich freie Kunst studieren will. Wir hatten schon immer ein gespanntes Verhältnis. Wenn ich früher laut Nirvana hörte, dann machte ich das seiner Meinung nach nur, um ihn zu ärgern. Wenn ich über den Flur spazierte, dann natürlich auch nur, um ihn zu ärgern. Und wenn ich jetzt freie Kunst studiere, dann nur, um ihn zu ärgern. Er ist ein Kaufmann und freie Kunst ist das Letzte für ihn. Er hätte mich mit meinem Talent lieber als Juristin oder Betriebswirtschaftlerin gesehen. Deswegen will er meine brotlose Kunst nicht unterstützen. Das wäre für ihn rausgeschmissenes Geld. BAföG bekomme ich auch nicht, weil er zu viel verdient. Also muss ich arbeiten gehen. Meine Mutter steckt mir zum Glück manchmal einen Fuffi oder Huni zu, ohne dass er es mitbekommt.« »Dann kannst du ihn doch verklagen«, warf Kalle ein. »Das könnte ich, aber ich habe keine Lust, gegen meinen Vater vor Gericht zu ziehen. Ich finanziere mich lieber selbst und irgendwann werde ich berühmt und stelle meine Bilder unter einem Pseudonym aus. Ich möchte den Namen meines Vaters nicht mehr tragen. Deswegen nenne ich mich vielleicht Anna Waffel oder Anna Ekstasia. Außerdem ist die Arbeit hier gar nicht mal so schlecht. Ich stelle mir immer vor, ich sei Performance-Künstlerin und mache eine 6-stündige Freibier-Performance. So viel Publikum wie hier hat man sonst nirgendwo.« »Das stimmt, aber es gibt sicherlich kein undankbareres Publikum.« Plötzlich stürmte ein Spall sauflustiger, pubertierender Prolls die Theke und Anna reichte Don ihre Zigarette, um sie nicht sinnlos im Aschenbecher verglimmen zu lassen. Don und Kalle tranken Bier. Während Don die Frauen begutachtete, glotzte Kalle gelangweilt in die Luft. Kalle, warum hast du eigentlich keine Freundin? Irgendwo muss es doch auch für Kalle Bass eine Anne-Orgel geben. Die Frage stellt mir mein Vater auch immer. Ich glaube, ich bin nicht für Frauen geeignet. Ich bin Zyniker und Alkoholiker. Für Frauen zwei Ausschluss- und Abschusskriterien. Außerdem nerven mich Frauen. Schau dir diese Fassaden an. Schön geschminkt, nabelfrei mit Miniröcken, um von ihrer Blondheit abzulenken. Diese sogenannten Klasse-Frauen sind nichts als ignorante und arrogante Schnucki-Pussys. Ich habe bisher noch keine Frau getroffen, mit der ich mich länger als 10 Minuten unterhalten konnte, ohne mich zu langweilen. Ich hasse die zusammengewürfelten Frauen, bei denen nichts Eigenständiges erkennbar ist. Schau dir die Bücherregale von Frauen an, sofern sie welche haben. Hier ein Astrologiebuch vom Grabbeltisch, dort ein schlechter Frauenroman, 2, 3 Bücher aus der Deutschstunde, die 5 letzten IKEA-Kataloge und das war's. Ebenso ihr zufälliger Musikgeschmack. Da trifft man eine Frau, die in den höchsten Tönen von Sting schwärmt und dann hat sie nur 2 CDs von ihm und weiß nicht mal, wer die Police waren. Frauen lassen sich leider auf alberne Fortpflanzung und alles, was damit zusammenhängt, reduzieren. Und aufs Telefonieren. Gib ihnen ein Kind, ein bisschen Geld zum Shoppen und schon sind sie glücklich, diese einfältigen Haustiere. Es ist kein Zufall, dass Frauen sich genauso wenig künstlerisch betätigen wie Tiere. Das Einzige, was sie können, ist tirillieren wie Vögel, poppen wie Affen, quieken wie Schweinchen und spinnen wie Spinnen. Ich finde, Frauen sind eher wie Katzen. Schön und unberechenbar. Manchmal verschmust und manchmal biestig. Und immer schmarotzend und unfähig. Alle großen Maler, Schriftsteller, Philosophen, Wissenschaftler, Rockmusiker und Trinker waren Männer. Und was ist mit Janis Joplin? Janis Joplin war ein verkleideter Mann. Und außerdem sind Einzelfälle keine statistische Größe. Du kommst nicht viel rum. Hattest du noch nie eine Freundin, die dich vom Gegenteil überzeugen konnte? Die meisten meiner Freundinnen sind kreativ, gute Menschenkenner und unglaublich einfühlsam. Du hast recht. Die meisten Frauen sind kreativ, einfühlsam und Menschenkenner, weil sie diese Eigenschaften brauchen, um Männer auszunutzen. Früher, bevor wir uns kennenlernten, hatte ich eine Freundin. Mit Sonja, meiner Ex, hatte ich nur 2-mal nüchtern Sex. Aber dieses Rein-Raus-Stöhnen und Ejakulierspiel hat mich einfach nur angeödet. Betrunken war es erträglich, aber anschließend fragte ich mich immer, ob es die Umstände wert war. Sonja erzählte andauernd von ihren Klamotten und ihren 2 Freundinnen und von gute Zeiten, schlechte Zeiten Stars und ihren Kränklichkeiten. Wie alle Frauen plappert sie nur, um zu plappern. Es wäre an sich noch kein Problem gewesen, plappern gehörte zu ihrem Handwerk, aber sie wiederholte alles, wirklich alles, mindestens 3-mal für sich, um es selbst zu verstehen. Zum Glück ist sie auf irgendeiner Party mit meinem damalig besten Kumpel abgestürzt. Ich konnte beruhigt 2 gute Entscheidungen treffen, die ich bis heute nicht bereue. Trennung und Trennung. Jetzt mal ernsthaft. Langweilen dich die Frauen nicht? Nein, ich habe Abwechslung genug. Und wenn mir eine Frau zu viel erzählt, dann schenke ich ihr einen Kuss. Der Kuss ist ein schlau erfundenes Verfahren, das Reden zu stoppen, wenn Worte überflüssig sind. Sobald das Verlangen von Frauen geweckt ist, verlieren sie schnell die Lust am Plaudern. Also ich habe kein Bedürfnis danach, mit meiner Zunge eine andere abzuschlabbern, nur um eine Frau ruhig zu stellen. Für gute Gespräche und Monologe habe ich dich. Für meine sexuellen Bedürfnisse mein Praline-Abo und eine Hand. Für mich ist es nicht Anreiz genug, mit einer Frau zusammenzukommen, nur um mit ihr zu orgeln. Ein guter Rock'n'Roll ist um Längen befriedigender und abwechslungsreicher, als in einer feuchten Röhre herumzuwerkeln. Kalle, du bist schrecklich. Ich weiß nicht, warum ich dich so gern habe. Du wirst mich immer gern haben, Don, erwiderte er. Ein paar schwarz gekleidete Security-Männer mit Handschellen am Gürtel liefen plötzlich vorbei, um eine Schlägerei aufzulösen, bei der Blut floss. Don ließ sich davon nicht stören. Kalle, fehlt dir nicht die Liebe? Ich glaube an Liebe wie an Gott, Freiheit oder den Weihnachtsmann. Natürlich vom 1. bis zum 7. Lebensjahr. Es würde mich freuen, wenn es Liebe gäbe, genauso wie es mich als Kind gefreut hätte, den Weihnachtsmann zu treffen. Aber ich muss mir nur meine Eltern anschauen, um zu wissen, dass die Liebe seltener vom Himmel plumpst als gemeinhin angenommen. Sind deine Eltern nicht auch statistische Einzelfälle? Du hast recht, aber nenn mir ein Pärchen, das länger als 10 Jahre zusammen ist und sich immer noch liebt. Ich rede auch nicht von romantischen Zweierbeziehungen, sondern von der Liebe im Allgemeinen und im Besonderen. Na klar ist Liebe vergänglich wie ein LSD-Rausch. Wenn ich eine Nacht mit einer Frau verbringe, dann spüre ich die Liebe vielleicht 10 Minuten in meinem Bauch. Aber diese 10 Minuten entschädigen mich für alle Geschenke, Komplimente und alles Warten. Es ist wie eine Droge, die einen kurz und heftig durchflutet. Ich liebe diese Momente, wenn man in der Wanne liegt und sich die Zehen küsst, wenn man morgens frisch geduscht mit tropfenden Haaren wieder ins Bett steigt, wenn man sich mit Fingermalfarbe bemalt, wenn man im Winter ein Picknick im Park macht, wenn man sich mit einer ganzen Tube Bodylotion eincremt, aufeinander rumglitscht und zufällig den Analverkehr entdeckt. Ich liebe es, Frauen in Ekstase zu sehen. Ihr sichtbarer Genuss, den ich verschaffe, ist immer schon 4/5 meines eigenen Genusses. Und ich liebe es, mir jederzeit ein Bier öffnen zu können, um mich aus diesem ganzen Seifen-Opern-Schnicksel-Geschnacksel rauszuhalten. Kalle, ich muss dir etwas sagen. Auch wenn du es vielleicht nicht hören willst, Sex ist nicht alles, aber alles ist Sex. Spar dir deine Aphorismen. Selbst wenn ich volltrunken bin, kann ich mir jede Sekunde einen besseren ausdenken. Aber du kannst mir gerne erzählen, wie du es schaffst, so viele Freundinnen zu bekommen. Ich habe ein sonnengebräuntes Gesicht mit braunen Augen. Mehr braucht man nicht. Außerdem habe ich einen guten Ruf und bin diskret. Ich lasse über mich reden. Es scheint, ich bin in den Ruf eines guten Liebhabers gekommen. Kalle unterbrach. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man mit einem Bier. Und trank. Dorn fuhr fort. Früher war ich zwar sehr schüchtern und habe nur meiner eigenen Welt gelebt, aber dann hat mich Linda aufgeklärt, wie man mit Frauen umgeht. Es ist einfach. Jedes Gespräch mit einem Mädchen betrachte ich als einen Tanz. Ein nettes Kompliment ist Musik in ihren Ohren. Sie sehen sich nach Bestätigung. Die meisten sind verspielt schüchtern, wie beim ersten Tag in der Tanzschule. Sie sitzen am Rand und warten auf einen Prinzen, der sie anspricht. Ich nehme sie dann einfach an die Hand und führe sie aufs Parkett. Wie eine Biene beim Bienentanz küsse ich ihre Körper. Ihre Beine, Arme und Hälse sind wie Stängel, auf denen die Blätter sitzen. Ich küsse jedes Blatt und sammle ihren Duft wie Pollen auf. Dann beschreite ich einen Weg zu ihrer Blüte, öffne ihre Blütenblätter und trinke ihren süß-sauren Nektar. Dann bestäuben wir uns. Meine Feen wissen, dass ich kein Mensch für lange Beziehungen bin und vielleicht schon morgen wieder in einer anderen Blüte landen werde. Frauen unterscheiden zwischen Helden fürs Bett und Helden für den Unterhalt. Ich bin ein Held fürs Bett. Nicht weniger. Außerdem würde mir ohne die Liebe zu, von und mit Feen etwas fehlen. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Mutter hatte. Don, sei mal nicht so sentimental. Ich habe übrigens einen Tipp für dich. Was hat nur zwei Daumen, ein Auge und ist der beste Ficker des Universums? Don überlegte und trank einen Schluck Bier. Weiß nicht, antwortete er nach kurzer Bedenkzeit. Kalle stellte sein Bier auf der Theke ab. Er schloss ein Auge und zeigte mit seinen beiden Daumen auf sich. Er blinzelte Don mit dem offenen Auge zu. »Ganz, ganz billig«, sagte Don. Er betrachtete Kalle, der immer noch mit einem geschlossenen Auge dasaß und auf sich zeigte. Don kicherte leise in sich hinein, bevor er laut losprustete. »Tolle Idee, Kalle, aber nichts für mich. Feen sind für mich keine Spaßobjekte, sondern das große Mysterium, für das sich das Leben lohnt. In jeder Frau begehre ich das gesamte weibliche Geschlecht.« Ich höre gern eine Fee stöhnen, wenn sie kurz vorm Orgasmus steht. Ich liebe ihre Zuckungen, die sich durch ihren gesamten Körper ziehen. Ich liebe es, sie mit einem Kuss auf den Mund schmelzen zu lassen. Ich fühle mich dabei wie ein vollwertiger Mensch. Also ich bin immer froh, wenn ich nicht daran erinnert werde, ein Mensch zu sein. Schon der morgendliche Gang aufs Klo nervt mich. Meine unzuverlässigen Verdauungsorgane, mein Gehirn, das mit Kopfschmerzen auf Alkohol reagiert, meine Haut, die früher jeden Morgen zwei Pickel ausstülpte, meine Inkontinenz beim Betrunkensein. Alles geht in die Binsen. Dieses zerbrechliche Menschsein stört mich. Ich liebe es. Und trotzdem sprichst du immer von Feen und Elfen und nie von Frauen. Und dann dieses blöde Bestäuben. Sag doch einfach ficken. Ficken, ficken, ficken. Du lebst doch nicht in Wolkenkuckucksheim. Das stimmt. Obwohl ich Frauen vergöttere, wie sie mich vergöttern, weiß ich natürlich, dass sie Menschen sind und keine himmlischen Kreaturen. Fast alle, mit denen ich bisher verkehrt habe, tragen einen Rucksack voller Probleme mit sich herum und haben ein ganz gewöhnliches Alltagsleben. Sie sitzen vor dem Fernseher, sie bluten alle 4 Wochen, fallen durch Prüfungen, haben Migräne und plagen sich mit ihren Eltern. Genau deswegen versuche ich ihnen mit meiner Fantasie ein wenig Urlaub zu verschaffen. Wenn das Leben zu trist ist, dann interpretiere ich es einfach um. Vielleicht bist du zu realistisch für Sex und zu idealistisch für Liebe. Das sagt der größte Idealist in meinem Bekanntenkreis. Ich bin vielleicht Idealist, aber nicht beim Sex und Lieben. Besonders gerne mag ich das Obszöne am Sex, das Intime, die Nähe, wenn man seine animalische, menschliche Ader herauslässt. Ich bin daher auch ein Freund von kleinen Schönheitsfehlern. Julie hat zum Beispiel einen Runzelpunzelpo. Ina hat eine eingefallene Brustwarze, die man heraussaugen kann. Beide sind nicht ideal im klassischen Sinne, aber gerade das macht sie besonders sexy, Hexi. Und dieses Bier macht mich heiter breiter, warf Kalle ein. Intimität war nicht sein Spezialgebiet und er konnte nichts Passendes zu Dons Monologen beisteuern. Er trank und schwieg, und Don fuhr fort. Ich finde besonders den Po erregend. Es gibt nichts Intimeres als die Rosette einer Fee. Wenn ich kein Geschenk für eine Frau dabei habe, dann zeichne ich am liebsten ihre Rosette für sie. Es kostet mich etwas Überzeugungskraft, bis sie sich bäuchlings vor mich hinlegt, um ihre intimste Stelle zu enthüllen, aber mit Kitzeln, Streicheln und Komplimenten habe ich es bisher immer geschafft. Jede Rosette ist so einmalig wie ein Fingerabdruck. Einige sind rosa, andere braun, einige sind sehr runzlig, andere etwas glatter, einige sind kitzlig. Einige macht es richtig heiß, wenn ich ihren Po auseinanderdrücke und ihre geheimste Stelle bewundere. Ich zeichne dann erst ihre Rosette, anschließend male ich Blütenblätter herum und einen Stängel dran. Dann küsse ich sie und schenke ihnen die schönste Blume der Welt. Die schönste Blume ist immer noch auf meinem Bier. Kalle signalisierte Anna mit zwei Fingern, dass er noch zwei Bier haben wollte. Anna brachte nach einer Weile vier Bier. Sie sah gehetzt aus. Kalle sah betrunken aus. Die Theke war voll, es gab keine Möglichkeit, mit dem Zapfen nachzukommen. »Sieben Fässer Bier haben wir jetzt schon gezapft und es wird nicht weniger«, sagte Anna und verschwand wieder an den Zapfhahn. »Die Arme«, bemerkte Don. »Sieben Fässer Bier können manchmal die Rettung sein. Immerhin hat sie jetzt ihre Performance-Kunst«, sagte Kalle. »Willst du dir heute keine Frau für die Nacht suchen?« »Ich bin schon dabei, aber es ist hier nicht einfach. Schau dich doch um. Technotinnen, Säuferinnen und Disco-Bratzen. Ich gehe nicht mit jeder ins Bett. Die einzige Frau, die mir hier gefällt, ist Anna.« »Wenn sie Pause hat, kannst du sie auf die Mitarbeitertoilette begleiten und Annas Blume malen.« »Nein, für Sex in der Öffentlichkeit habe ich Elvira, die reicht mir. Es ist krankhaft bei ihr aber, dennoch spannend. Wir haben schon ein paar Nächte im Park verbracht, sind im Stadtbad eingebrochen, um es auf dem 10-Meter-Brett zu treiben, und bei Ikea auf dem Hochbett Tromsø hatten wir auch schon ein Quickie. Aber das Schärfste war bisher auf Theobald dem Löwen.« »Auf Theobald dem Löwen?« »Ja, wir haben kurz vor Schluss die Gruft im Mittelstädter Dom besucht. Wir waren die letzten Besucher, und als wir vor Theobalds steinernem Sarkophag standen, meinte Elvira nur, »Lass ihn raus, den Tiger.« Und das haben wir dann getan. »Respekt, das ist Rock'n'Roll.« Zwei Jungen stellten sich an die Theke, schlugen ihre Biergläser im Rhythmus der Musik auf die Theke und riefen, »Bier, Bier, Bier!« »Don, schau dir diese Bierköpfe an. Sie trinken zwei Bier, mutieren zum Tier und können nur noch lallen. Vielleicht ist es doch gut, an den Alkohol gewöhnt zu sein. Immerhin können wir auch mit 2,5 Promille ein vernünftiges Gespräch führen. Ich bin froh, dass ich noch aussprechen kann, was hier abläuft. Chicken Checker ficken Schnieke, Schicke, Schnecken. Schnieke, Schicke, Schnecken ficken Chicken Checker. Immerhin haben sie noch was von ihrem Rausch. Ich weiß noch, wie schön es früher war, wenn man drei Bier im Park getrunken hat und schon betrunken war. Auf jeden Fall war ein Vollrausch billiger. Mittlerweile kann ich so viel Bier trinken, wie ich will, und ich werde nicht mehr betrunken. Aber diese Betrunkenen hier brauchen nicht einmal Bier zu trinken, um blöd zu werden, weil sie es auch nüchtern schon sind. Oder kannst du dir vorstellen, dass sie es schaffen, einen vernünftigen Satz zu sagen? Das mag für einige stimmen, aber sie können nichts dafür. Das ist das, was uns voneinander unterscheidet. Du bist ein Menschenfreund und ich nicht. Was bei dir in Mitgefühl ausartet, führt bei mir zur Verachtung. Der Mensch denkt, Bier lenkt. Ich besuche jetzt erstmal die Toilette. Kalle verschwand und Don blieb an der Theke. Er betrachtete Anna, bewunderte ihren Po und stellte eine Verknüpfung zu ihrem gehetzten Gesicht her. Es interessierte Don nicht mehr, dass das Bier das günstigste in ganz Deutschland war. Es interessierte nicht mehr, dass die DJs die schlechtesten der Region waren. Kalle kam vom Klo zurück. Widerwärtig. Ich habe noch nie so eklige Klos gesehen. Die meisten hier sind so betrunken, dass sie nicht einmal mehr versuchen, die Schüssel zu treffen. Außerdem hat ein Spaßvogel meine Schüssel mit einer Flasche Bier und Klopapier zugestopft. Zum Glück war ich nicht auf dem Frauenklo. Warum hast du nicht die Pinkerinne genommen? Ich habe keine Lust, von den Verrückten hier angemacht zu werden. Es gibt nur Momente, da brauche ich meine Ruhe. Am liebsten hätte ich jetzt vollkommen Stille. Gib mir eine Kalaschnikow, ich erschieße den DJ, vertreibe die Betrunkenen und wir können Ruhe unser Bier genießen. Peng, peng, peng. Aua. Lecker. Du bist wirklich schlimm. Es ist schon besser geworden. Früher hätte ich am liebsten alle Menschen erschossen. Mittlerweile mache ich Ausnahmen. Mit dem Alter hat man mehr Geschmack. Mit Frauen geht es dir ähnlich, oder? Früher hast du mit jeder gewollt und heute wählst du aus. Ja, früher wollte ich nicht nur Frauen. Früher lag ich gerne im Bett, wenn ich was geraucht hatte und stellte mir vor, wie es wäre, metaphysischen Sex zu haben, wenn man seinen Körper beliebig verformen, seine Sinnesorgane beliebig verändern kann. Es fing damit an, dass ich mir vorstellte, wie es wäre, wenn man sich beim Sex in Tiere verwandelt, wenn man plötzlich ein Tiger wird, ein Adler oder eine Krake mit 9 Armen. Ist doch anstrengend, wenn man sich ineinander verknotet und die Tentakel nicht wieder abbekommt. In dem Fall kann man sich einfach in eine Nacktschnecke zurückverwandeln. Danach fand ich den Gedanken faszinierend, eine Fee aus der 4. Dimension zu betrachten. Das heißt, ihren Körper mit Röntgenstrahlen komplett zu durchleuchten, um ihr Herz schlagen und ihre Nana pulsieren zu sehen. Ich stelle mir gerne vor, wie es wäre, wenn man seinen Zauberstab beliebig vergrößern und verformen könnte, um eine Fee von innen bis in die Finger- und Zehenspitzen auszufüllen und zu streicheln, wenn man sich in 1000 Münder oder Geschlechtsorgane verwandeln könnte. Uralverkehr bekommt mit 10 Mündern und Geschlechtsorganen eine ganz andere Dimension. Oder wenn der ganze Körper zu einer einzigen erogenen Zone wird, wenn die Berührung jeder Fingerspitze, jeder einzelnen Pore einen erotischen Schauer auslöst. Don, du bist ein Spinner. Ich brauche erstmal ein Bier. Kalle wedelte mit dem Arm und rief zu Anna. 4 Bier, bitte. Anna brachte die 4 Bier und stellte sie auf die Theke. Don, ich habe gleich Pause. Wollen wir uns ins Eiscafé setzen? Gerne. Ich habe gehört, ihr habt hier die leckersten Pommes der Welt. Kannst du mir eine Portion ausgeben? Kurz darauf kam Anna vorbei und entführte Don ins Eis. Kalle trieb sich herum und betrachtete das Treiben in der Disco. Nach einer halben Stunde traf er Don wieder. »Na, hattest du auch eine schöne Zeit? Ich habe die Besoffenen beim rhythmisch Rumstehen betrachtet und mir ausgemalt, was passiert, wenn ich eine Handgranate mitten in die Menge schmeiße. Bumm, Platsch, Körperflüssigkeiten in allen Farben. Performancekunst, ein schöner Gedanke. Und, wie ist es bei dir gelaufen? Einen Schlafplatz gefunden?« »Ich denke schon. Wir haben gerade ein Eis vernascht und uns eine halbe Stunde lang über Eis, Kunst und Lust unterhalten.« »Und wie hast du es diesmal geschafft?« »Ich habe ihr von meiner Kunsttheorie erzählt, dass Kunst immer eine Antwort auf existenzielle Fragen und Ängste ist. Dann ist es nur noch ein kurzer Schritt von der Kunst zum Bepinseln. Sex und Kunst sind im Kern nichts weiter als Antworten auf die existenzielle Angst vor Einsamkeit.« »Bepinseln?« »Bestäuben für Künstlerinnen. Ich hole eine Frau immer dort ab, wo sie gerade fliegt. Und Anna ist Künstlerin. Also habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass wir heute Nacht ihre Leinwand aufspannen können, um sie zu bepinseln und zu bekleksen. Und weil sie keine Kunstbanausin ist, gehen wir zu ihr, wenn sie Feierabend hat, und malen unser Kunstwerk für eine Nacht.« »Ich hoffe, sie hat deine Metapher verstanden.« »Das hat sie. Sie hat mir schon erzählt, mit welcher Pinselgröße sie am liebsten arbeitet und dass sie expressionistische Kunst der klassischen vorzieht. Ganz besonders mag sie die jungen Wilden in der Kunst. Sie gefällt mir. Sie hat einen hohen Kuckuckleckler-Faktor.« »Interessant. Höchst interessant. Sie ist eine Kuckuckskleckserin.« »Nein, wenn man ihre Ausgaben für Kunst und Kultur durch ihre Ausgaben für Kleidung und Klamotten teilt, kommt bei ihr ein für Frauen außerordentlich hoher Wert heraus. Das heißt, dass ich mich auch am Morgen nach einer Liebesnacht gut und lange mit ihr unterhalten kann. Sowas nennt man Sozialwissenschaft.« »Du bist unglaublich gut. Hast du eigentlich auch mal Misserfolge?« »Na klar, ich bin vielleicht ein Supermann, aber kein Übermensch. Nach langem Training beherrsche ich jedoch mein Berufsvokabular.« Kalle unterbrach. »In dem Kurzen liegt die Wurzen.« Und trank. Don fuhr fort. »Meine Quote ist 4:2:1. 4 Fräuleins ansprechen, 2 davon knutschen mit mir und eine nimmt mich mit. Es ist alles nur eine Frage der klaren Kommunikation. Sie sind genauso lüstern wie Männer, nur zeigen sie es nicht so offen.« »Ist auch besser so. Mich würde es sehr stören, wenn Frauen genauso gierig, geil, gaffend durch die Welt rennen würden wie Männer. Ein Geschlecht, das mit seinen Sexualhormonen nicht klarkommt, ist mehr als ausreichend.« Plötzlich endete die Musik und das Licht ging an. Ein schlappes Stöhnen der Besoffenen war hörbar, weil das Licht dem Rausch entgegenwirkte. »Das Grauen hat jetzt ein Ende«, bemerkte Kalle. Er irrte sich jedoch, denn kurz darauf stürzte die Security in Richtung Garderobe, um eine weitere Schlägerei zu schlichten. Anna räumte die Theke auf und informierte Don, dass sie ihn eine halbe Stunde vor dem Ausgang erwarte. Kalle und Don verließen das Disco. Kalle setzte sich auf sein Rad und fuhr heimwärts. Don setzte sich auf die Feuertreppe am Eingang und wartete auf Anna. Er dachte über Kalle nach. Vielleicht würde er selbst Schlimmeres als ein Zyniker werden, wenn er so einsam wäre. Anna weckte ihn aus seinen Gedanken und erlöste ihn von der Einsamkeit nach allen Regeln der Kunst.